G. Guten Tag, hier ist die Buchhandlung Halberich. Lieber Herr Schneider, das Wörterbuch, das Sie bestellt haben, ist jetzt da. Sie können es jederzeit abholen. Ich bestätige Ihnen noch einmal den vereinbarten Preis. Sie bekommen das große Wörterbuch zum Vorzugspreis von 50,50 €. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.